Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 880 an Goethe, Weimar, 26. Januar 1803. Gegen die reiche Abwechslung ihrer Beschäftigungen sticht meine auf einen einzigen Punkt gerichtete Tätigkeit sehr dürftig ab. Auch kann ich Ihnen das Resultat meiner Einsamkeit nur durch die Tat beurkunden. Ich habe ein missliches und nicht erfreuliches Geschäft, nämlich die Ausfüllung der vielen zurückgelassenen Lücken in den vier ersten Akten nun beendigt, und sehe auf diese Weise wenigstens 5/6 Teile des Ganzen fertig und säuberlich hinter mir, und das letzte 6. Teil, welches sonst immer das wahre Festmahl der Tragödiendichter ist, gewinnt auch einen guten Fortgang. Es kommt dieser letzten Handlung sehr zustatten, dass ich das Begräbnis des Bruders von dem Selbstmord des andern jetzt ganz getrennt habe, dass dieser jenen Actus vorher rein beendigt als ein Geschäft, dem er vollkommen abwartet und erst nach Endigung desselben über dem Grabe des Bruders geschieht die letzte Handlung, nämlich die Versuche des Chors, der Mutter und der Schwester, den Don Cäsar zu erhalten, und ihr vereitelter Erfolg. So wird alle Verwirrung und vorzüglich alle bedenkliche Vermischung der theatralischen Zeremonie mit dem Ernst der Handlung vermieden. Übrigens haben sich im Lauf meines bisherigen Geschäfts noch verschiedene bedeutende Motive hervorgetan, die dem Ganzen sehr dienen. Schwerlich aber werde ich mich vor 14 Tagen am Ziel meiner Arbeit sehen, so gern ich gewünscht hätte, das Werk noch auf den 8. Februar als den Geburtstag des Archichancelier fertig zu bringen, um ihm, der sich mit einem schönen Neujahrspräsent eingestellt hat, meine Aufmerksamkeit zu bezeugen. Sonst haben mich die neuesten französischen Theatralia aus der Bibliothek beschäftigt, die der Herzog wollte, dass ich sie lesen sollte. Noch habe ich nichts darunter gefunden, das mich erfreut hätte oder das sich nur irgend zu einem Gebrauch qualifizierte. Aber eine französische Übersetzung von Alfieri habe ich zu lesen angefangen, worüber ich aber jetzt noch nichts sagen kann. Aufmerksamkeit verdient übrigens diese Erscheinung, und ich freue mich, wenn ich mich durch die 21 Stücke hindurch gelesen habe, diese Angelegenheit mit Ihnen zu verhandeln. Ein Verdienst muss ich ihm auf jeden Fall zugestehen, welches aber freilich zugleich einen Tadel enthält. Er weiß einem den Gegenstand zu einem poetischen Gebrauch zuzubringen und erweckt die Lust, ihn zu bearbeiten. Ein Beweis zwar, dass er selbst nicht befriedigt, aber doch ein Zeichen, dass er ihn aus der Prosa und Geschichte glücklich herausgewunden hat. Wenn Sie Ihre Quarantäne zu brechen versucht werden können, so kommen Sie doch auf morgen Abend zu uns und lassen mich morgen Vormittag es wissen. Den Schladni werde ich nachmittags mit Vergnügen sehen. Leben Sie recht wohl. SCH